jahrelang bin ich schon dabei. Doch mein Volk ist noch lang nicht frei. Ich spiel mir die Finger wund, sing davon, es wird mir hier zu bunt. Doch es ist zum narrisch werden, denn keiner will die Wahrheit hören. Die Dönerbuden sind ein Kraus, ich halt's hier wirklich nicht mehr aus. Ich will wieder heim, fühl mich hier so allein. Auch keine große Welt und freies Deutschland mir gefällt. Ich will wieder heim, ich fühl mich hier so allein. Auch keine große Welt und freies Deutschland mir gefällt. In der Zeitung steht's geschrieben, es ist modern, einen Ausländer zu lieben. Sex mit Nazis gehört verboten. Die Leute glauben's, diese Idioten. Geh ich in der Kneipe auf ein Bier, fängt ein Mädel an zu reden mit mir. Schwarze Lippen, grüne Haar, da kannst ja Angst kriegen, wirklich wahr. Ich will wieder heim, ich fühl mich hier so allein. Auch keine große Welt und freies Deutschland mir gefällt. Ich will wieder heim, ich fühl mich hier so allein. Auch keine große Welt und freies Deutschland mir gefällt. Ich spiel niemals für den Staat, weil ich diesen Saufstall hier nicht mag. Ich spiel nur für Kameraden, die sich mit den gleichen Problemen plagen. Ich brauch keine Türken, kein Islam. Die fremde Kultur passt mir nicht in den Kram. Ich warte nur auf die Revolution, für den Kampf zur freien Nation. Denn ich will wieder heim, ich fühl mich hier so allein. Auch keine große Welt und freies Deutschland mir gefällt. Ich will wieder heim, ich fühl mich hier so allein. Auch keine große Welt und freies Deutschland mir gefällt.